Fast alle prominenteren Protofaschisten nutzen die Plattform. Jair Bolsonaro zum Beispiel, seit 2009 auf der Plattform vertreten, hat auf YouTube inzwischen 3,4 Millionen Abonnenten, mit denen er seine Propaganda und Verschwörungstheorien teilt. Unter anderem die, dass der Nationalsozialismus oder der Kulturmarxismus, was auch immer das genau sein mag, von Linken etabliert worden sei. Zunächst erreichten seine Videos nur ein kleines Publikum. Als dann aber der YouTube-Algorithmus optimiert und rechte Ideologien in Brasilien populärer wurden, sammelte sein Kanal bis zu 30 Millionen Aufrufe pro Monat. Seine Provokationen, sein Hass gegen Linke, Homosexuelle, Indigene und allgemein gegen Minderheiten harmonierten perfekt mit dem neuen Empfehlungssystem der Videoplattform. Die New York Times-Reporter Max Fischer und Amanda Taub untersuchten 2019 die Verantwortung von YouTube für die Radikalisierung Brasiliens, die in der Wahl Bolsonaros zum Präsidenten mündete. In ihrer Recherche beschreiben sie detailliert, wie ein junger Brasilianer durch das YouTube-Empfehlungssystem innerhalb eines Jahres von Gitarren-Tutorials zu Verschwörungsvideos gelangte. Um die These der algorithmisierten Radikalisierung mit Daten zu untermauern, wandten sich die beiden an die Bundesuniversität von Minas Gerais, die Tausende von Videotranskripten analysierte. Die Forscherinnen dort fanden heraus, dass rechte YouTube-Kanäle in Brasilien schneller wuchsen als andere. Während in den Umfragen Bolsonaros Popularität zu sinken begann, nahmen positive Darstellungen von ihm auf YouTube zu. So wie Twitter das Reichweiten- und Rekrutierungsmedium von Trump war, war YouTube das von Bolsonaro. Und so ähneln sich im Grunde die allermeisten der kontrafaktisch argumentierenden extremen Bewegungen. Auch eine relativ spontan entstandene, politisch auf den ersten Blick sehr heterogene Gruppierung wie die der Querdenker, wie die deutschen Corona-Leugner sich betitelten, reproduziert inhaltliche wie strukturelle Protofaschismen. Ihre Merkmale sind aggressiver Elitenhass, Demokratieverachtung, Antisemitismus, Nationalismus, eine nicht wirklich an der Wahrheitsfindung interessierte Skepsis, die mehr der Pose dient, Populismus, Wissenschaftsfeindlichkeit, die Forderung nach einem Erwachen aus der Sedierung, die uns das demokratische System verpasst hat. Die Demonstrationen der Querdenker und ihre offen zur Schau getragene Abkehr von der gemeinsam geteilten Realität sind ein Instrument, um die Kontrolle zurückzuerlangen in einer Pandemie, die von vielen Menschen als schmerzhafter Kontrollverlust empfunden wurde.